Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 927 an Goethe, Weimar, 21. Dezember 1803. Der rasche und wirklich anstrengende Wechsel von produktiver Einsamkeit und einer ganz heterogenen Sozietätszerstreuung hat mich in dieser letzten Woche so ermüdet, dass ich durchaus nicht zum Schreiben kommen konnte und es meiner Frau überließ, ihnen eine Anschauung von unseren Zuständen zu geben. Frau von Stahl wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sich a priori schon konstruiert haben werden. Es ist alles aus einem Stück und kein fremder, falscher und pathologischer Zug in ihr. Dies macht, dass man sich trotz des immensen Abstands der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr befindet, dass man alles von ihr hören und ihr alles sagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Lichte dar, in allem, was wir Philosophie nennen, folglich in allen letzten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit und bleibt es trotz alles Redens, aber ihr Naturell und Gefühl ist besser als ihre Metaphysik und ihr schöner Verstand erhebt sich zu einem genialischen Vermögen. Sie will alles erklären, einsehen, ausmessen, sie statuiert nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. Darum hat sie eine horrible Scheu vor der Idealphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mystik und zum Aberglauben führt, und das ist die Stickluft, wo sie umkommt. Für das, was wir Poesie nennen, ist kein Sinn in ihr. Sie kann sich von solchen Werken nur das leidenschaftliche, rednerische und allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur das Rechte nicht immer erkennen. Sie ersehen aus diesen paar Worten, dass die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohltätig wirken können. Das einzige Lästige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge. Man muss sich ganz in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen zu können. Da sogar ich bei meiner wenigen Fertigkeit im Französisch reden ganz leidlich mit ihr fortkomme, so werden Sie bei Ihrer größeren Übung eine sehr leichte Kommunikation mit ihr haben. Mein Vorschlag wäre, Sie kämen den Sonnabend herüber, machten erst die Bekanntschaft und gingen dann den Sonntag wieder zurück, um ihr jenaisches Geschäft zu vollenden. Bleibt Madame de Stael länger als bis Neujahr, so finden Sie sie hier und reist sie früher ab, so kann sie sie ja in Jena vorher noch besuchen. Alles kommt jetzt darauf an, dass Sie eilen, eine Anschauung von ihr zu bekommen und sich einer gewissen Spannung zu entledigen. Können Sie früher kommen als sonnabends, desto besser. Leben Sie recht wohl, meine Arbeit hat in dieser Woche freilich nicht viel zugenommen, aber doch auch nicht ganz gestockt. Es ist recht schade, dass uns diese interessante Erscheinung zu einer so ungeschickten Zeit kommt, wo dringende Geschäfte, die böse Jahreszeit und die traurigen Ereignisse, über die man sich nicht ganz erheben kann, zusammen auf uns drücken. SCH